Gabelbissen, der Podcast von Twiesers Kulinarium. Servus und herzlich willkommen zur Folge 22 von Gabelbissen. Die heutige Folge möchte ich einem ganz speziellen Gemüse widmen, das zur Zeit der Aufnahme, wir haben gerade so circa Mitte Oktober, ziemlich Saison hat. Und zwar die Rede ist vom Kürbis. Der Kürbis ist zwar ein international kultiviertes Gemüse, doch hat er einen, naja, wie soll man mal sagen, ganz speziellen Bezug zu Österreich. Genauer gesagt zu einem Bundesland. Dazu aber dann später etwas mehr. Kommen wir mal zum Allgemeinen vom Kürbis. Der Kürbis ist ja eigentlich eine Beerenfrucht. Und um das ganz genau zu spezifizieren, eigentlich ist es eine Panzerbeere. Als Panzerbeere bezeichnet man eigentlich Gemüse oder Beerenfrüchte, die eine spezielle harte Schale haben. Wir wissen ja, Kürbisse müssen wir großteils schälen, weil die eine sehr harte Schale haben. Die können wir nicht weich kochen, backen, was auch immer. Somit können wir es auch nicht verwerten. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr es gewusst habt. Zu den Beerenfrüchten zählen zum Beispiel auch die uns bekannten Gurken. Und streng genommen eine Verwandte des Kürbis wäre auch die Zuckermelone. Ja, aber jetzt wieder zurück zu unserem eigentlichen Kürbis. Der Kürbis ist eine einjährige Pflanze und wächst eigentlich am Boden. Man, es kann durchaus sein, wenn man ihn in der Nähe eines Zaunes pflanzt, dass der auch sich mehr oder weniger in den Zaun, soll man sagen, verwebt und reinwächst und durchaus ein bisschen in die Höhe geht. Grundsätzlich wächst er aber am Boden und charakteristisch ist, dass er sich mehrfach verzweigt. Sprich, aus der kleinen Pflanze kommen lange Äste hervor, die eine Mehrfachverzweigung vorweisen. Grundsätzlich muss man sagen, bevorzugt ein Kürbis eher so die wärmeren Gefilde, aber man kann ihn auch durchaus in den nördlichen Regionen Europas anpflanzen. Das macht ihn eigentlich nichts aus, aber bevorzugen würde er wärmere Gebiete. Man ganz weit oben im Norden wird er dann in der Regel eher in Glashäusern oder klimatisch bedingten Sonderzonen gezüchtet. Kürbis ist ja eine ganz, ganz spezielle Pflanze, denn der zählt zu den ältesten vom Menschen kultivierten Pflanzen. Und das haben Archäologen herausgefunden, denn man hat bei einigen Ausgrabungen, genauer gesagt im Süden von Mexiko, versteinerte Kürbissamen gefunden. Und das Ganze datiert man so circa auf 10.700 bis 9.000 vor Christi Geburt zurück. Also ihr seht, es ist wirklich schon eine ordentliche Weile her. Ja, am Anfang, wie ich gesagt habe, kommt von Süden von Mexiko und in Europa dürfte er den Siegeszug wohl erst nach der Entdeckung des amerikanischen Kontinents gemacht haben. Ja, und man geht auch davon aus, dass früher, nicht wie heutzutage, das Fruchtfleisch des Kürbis konsumiert wurde, sondern damals dürfte man eher die Samen verzehrt haben. Ja, und beim Kürbis kann man sagen, der Kürbis ist nicht gleich Kürbis. Es gibt etliche Varianten von diesem Gemüse. Wir haben auf der einen Seite den Zierkürbis. Der ist für uns natürlich jetzt nicht so interessant, da wir den hauptsächlich zu Dekozwecken verwenden können. Essen sollte man den in den meisten Fällen nicht, da es hier zu Beschwerden kommen kann. Wir widmen uns eher dem Speisekürbis. Und hier wird wohl der bekannteste in unseren Breitengraden der Hokkaido-Kürbis. Der Hokkaido-Kürbis zählt zu der Gattung der Riesenkürbisse. Und wie man vom Namen her schon vermuten kann, stammt der ursprünglich von der japanischen Insel Hokkaido. Wenn man es ganz streng nimmt, gibt es auch von diesem Kürbis wieder etliche Unterarten. Aber in Europa, Österreich, gibt es eigentlich nur eine Art von Hokkaido-Kürbis, die man kaufen kann. Die Form ist relativ charakteristisch, es ist rundlich und eher orange gehalten, aber durchaus ein bisschen gesprenkelt. Ja, und er kann 1 bis 2 Kilogramm schwer werden, also jetzt noch eine überschaubare Größe, aber dennoch ziemlich groß, muss man sagen. Ja, und eins, was ihn ganz besonders macht, er hat im Gegensatz zu anderen Sorten eine sehr dünne Schale. Und das ist das Besondere, denn die ist auch zum Verzehr geeignet. Ja, und der Hokkaido-Kürbis hat vom Fruchtfleisch her auch noch eine relativ stabile Konsistenz. Das heißt, wenn ich ihn jetzt zum Beispiel stückeln würde und in einen Eintopf gebe, kann es bei vielen Sorten passieren, dass sich die mehr oder weniger zerkochen. So circa ähnlich, wie wir es von Püree-Kartoffeln kennen. Der Hokkaido jedoch ist mehr oder weniger vergleichbar mit einem festkochenden Kartoffel. Sprich, der zerkocht sich nicht und wird nicht breiig. Er ist extrem vielseitig verwendbar in der Küche. Man kann ihn zum Beispiel, wie bereits erwähnt, für Eintöpfe nehmen. Man kann den auch füllen. Man kann ihn panieren. Man kann, ja, Püree auch damit machen, wäre im Grunde kein Problem. Also, den kann man wirklich extrem vielseitig verwenden. Ein weiterer bei uns erhältlicher Kürbis wäre der Moschuskürbis. Der Moschuskürbis ist wieder eine Familie von Kürbisarten. Und ursprünglich wurden bei diesem Kürbis aber die Blüten und die Sprösslinge verarbeitet. Erst zur späteren Zeit hat man hier auch auf das eigentliche Fruchtfleisch der reifen Frucht des reifen Gemüses gesetzt. Er hat einen ganz speziellen Geschmack, geht sehr stark ins Süßliche. Und darum wird der Moschuskürbis gerne für Süßigkeiten verwendet. Und was bei dem auch noch gern verwendet wird, sind die Kerne. Und die werden nämlich gemahlen, denn Kürbiskerne bilden normalerweise eine feste Schale, das können wir nicht einfach so essen. Und das Gemahlene gibt man dann in einen Eintopf, um den geschmacklich mehr oder weniger zu bereichern. Der Moschuskürbis hat übrigens eine ganz bekannte Unterart, der Birnen- oder besser bekannt der Butternusskürbis. Er erinnert in der Form, wie der Name schon vermuten lässt, an eine Birne. Und der kann von ganz klein, von 200 Gramm bis 2 Kilogramm schwer werden. Also er hat euch ein relativ großes Spektrum. Ja, und er hat ein zartes und ja, ziemlich hellorangenes Fruchtfleisch. Ja, und in Sachen Geschmack erinnert er ein bisschen, wohlgemerkt ein bisschen an Butter. Daher auch der Name Butternusskürbis. Es ist irgendwie leicht süßlich und ja, eine gewisse Nuance an Butter kommt durch. Das muss man schon sagen. In der Küche ist er ein klassischer Allrounder. Man kann relativ viel mit ihm machen, nur eines geht nicht, man kann ihn nicht füllen. Dafür ist er nicht gemacht, da ist die Schale zu dick und das Nachschälen war einfach zu mühsam. Eine ganz, ganz spezielle Sorte, die ich persönlich sehr, sehr gerne habe, wäre der Spaghetti-Kürbis. Der zählt zu der großen Familie der Gartenkürbisse, ist eher was Größeres, denn der wird von 1,5 bis 3 Kilogramm schwer. Und das Spezielle am Spaghetti-Kürbis sind seine sehr langen Fasern im Fruchtfleisch. Ja, und das lässt einen vielleicht schon vermuten, woher der Name kommt. Denn wenn man ihn kocht und zerlegt und die Fasern mehr oder weniger herausholt, erinnern die an Spaghettis. Ja, und wie wird der jetzt verarbeitet? Das ist eigentlich relativ einfach. Man nimmt die ganze Frucht, man braucht natürlich einen dementsprechend großen Topf oder man kann es auch im Backrohr machen, je nachdem. Aber wir machen es jetzt mal im Topf. Man nimmt die Frucht, den Kürbis, sticht den ein paar Mal an und danach wird er für so circa 40 Minuten gekocht. Im Anschluss wird er halbiert, entkernt und dann holt man mit einer Gabel die Fasern heraus. Und das sieht dann wirklich aus wie Spaghetti. Und so kann man das auch verwenden. Zum Beispiel schmeckt es total gut, wenn man eben diese Kürbisfasern mit einer klassischen Bolognese serviert. Ist einmal was anderes, als immer nur Nudeln zu nehmen, das Ganze mal saisonbedingt eben mit diesem Spaghetti-Kürbis zu machen. Und auch vom Geschmack her finde ich, ist er irgendwie einzigartig, da, naja, wie soll man sagen, irgendwie doch einen speziellen, kräftigen Geschmack hat. Ja, eine andere Variante wäre auch noch der UFO-Kürbis oder auch Pattison genannt. Und der geht auf Südamerika zurück und wurde vermutlich schon von den Imkers benutzt und verwendet. Davon geht man nämlich aus, da in vielen Imker-Kultusstätten einige versteinerte Samen von diesem Kürbis verwendet wurden. Das ist eher ein kleinerer Kürbis, hat eine relativ schnelle Garzeit, also der ist so in circa 15 Minuten wirklich maximal fertig und erinnert in der Form an einen UFO. Das kann man sich so vorstellen, in der Mitte ein bisschen dicker und nach außen flacht er immer mehr ab. Farblich ist er hellgelb bis eher weißlich. Und dieser Kürbis ist absolut perfekt zum Füllen. Man kann die Schale mitessen, da auch die wieder eher dünn ist. Und durch die schnelle Garzeit ist es ideal, um einen schnell gefüllten Kürbis zu machen. Vor allem, man kann dann für jede Person mehr oder weniger einen eigenen Kürbis rechnen, der ja nicht sonderlich groß ist. Kommen wir mal zu eher einer neueren Züchtung, und zwar zum Gorgonzola-Kürbis. Das ist auch eine kleinere Variante und die ist bis zu maximal 1 Kilogramm schwer. Ja, wieso heißt der jetzt Gorgonzola-Kürbis? Man könnte vermuten, dass das Ganze auf dem Geschmack basiert. Das würde ich persönlich jetzt nicht sagen. Ich finde, im Geschmack erinnert mich dieser Kürbis eindeutig an Süßkartoffel. Wenn man ein bisschen genau hinschmeckt, kann man einen leichten Hauch von Käse wahrnehmen. Ja, ich sag mal mit ein bisschen Fantasie. Nur dieser Hauch von Käse erinnert einem an alles andere, nur nicht an Gorgonzola. Weil wir wissen, Gorgonzola hat durchaus aufgrund des Schimmels prägnanten, kräftigen Geschmack. Den finden wir bei diesem Kürbis nicht. Der Name kommt meines Erachtens eher daher, da die Schale ist orange und grün gesprenkelt und die Sprenkelung erinnert doch sehr stark an einen schönen, mit Schimmel durchzogenen Gorgonzola. Gorgonzola-Kürbis ist auch eher eine vielseitig verwendbare Frucht. Man kann ihn für Eintopf verwenden oder auch panieren, füllen, was man möchte. Der ist wirklich extrem vielseitig. Und jetzt zu guter Letzt, es gibt natürlich noch etliche andere Varianten, aber jetzt komme ich mal zum Star der heutigen Sendung, und zwar zum steirischen Ölkürbis. Und das ist eine ganz, ganz spezielle Variante der Kürbisse und die wird, wie der Name vermuten lässt, hauptsächlich in Österreichs Bundesland der Steiermark angebaut. Und was macht denn diesen Kürbis jetzt so besonders? Das sind die Kerne. Denn ich habe euch ja vorher erzählt, dass ein Kürbiskern normalerweise eher eine harte, verholzte Schale hat. Und genau das hat der Ölkürbis nicht. Und das Ganze ist nämlich durch eine Mutation, man schätzt so vor 150 bis 200 Jahren, das kann man nicht mehr so genau datieren, das ist nur eine grobe Schätzung, durch eine Mutation ist das entstanden. Der Kern dieses Kürbis ist nur von einer ganz leichten Silberhaut geschützt und das macht ihn einfach wunderbar verwertbar. Dadurch kann man das viel leichter pressen oder anders verwenden. Der steirische Ölkürbis ist übrigens ein riesengroßer Kürbis. Der kann bis zu 50 Kilogramm schwer werden. Das Fruchtfleisch ist, eher geschmacklos. Also jetzt nicht zu vergleichen mit einem Hokkaido, einem Butternut oder sonstigen vorher besprochenen Kürbis. Aber man kann das Fleisch trotzdem in der Küche verwenden. Man kann es zum Beispiel kombinieren mit anderen Zutaten. Zum Beispiel kann man das bei einem Eintopf verwenden oder bei einem Salat einfach zum Dazugeben. Wie sieht es denn nun in Österreich mit der Kultivierung von Kürbissen aus? Und ich habe bereits erwähnt, der steirische Ölkürbis wird hauptsächlich in der Steiermark kultiviert. Und die ersten Hinweise, dass man hier in Österreich mehr oder weniger Kürbisse kultiviert haben, geht auf die Steiermark zurück und da auf das Jahr 1697. Denn da konnte man in einem Nachlassinventar von Kleinstadt nachlesen, dass jemand Kürbiskerne vererbt hat. Damals dienten die Kürbisse nicht wie heutzutage zur Verwertung des Fruchtfleisches. Damals war es hauptsächlich die Ölgewinnung. Den Einzug als Speisegemüse gab es eigentlich viel, viel später. Ja, und 90% des Kürbisanbaus findet in Österreich übrigens in der Südsteiermark statt. Ja, und wie kann man denn jetzt den steirischen Ölkürbis verwerten? Ich habe erwähnt, die Kürbiskerne sind hier ganz speziell und die kann man auch dementsprechend vielseitig verwenden. Zum Beispiel als Knabberei. Die gibt es geröstet natur mit etwas Salz, aber auch mit diversen Gewürzen oder man kann sie auch wunderbar im Schokomantel essen. Da gäbe es zum Beispiel den Kürbiskernhonig. Das ist im Endeffekt ein Honig, in dem Kürbiskerne eingelegt wurden. Das muss man sich so vorstellen, da werden die Kürbiskerne grob geschrottet und das Ganze wird dann im Honig eingelegt. Und das verleiht diesem Produkt einen ganz speziellen, tollen Geschmack. Also die Kombination Das Süße des Honigs und das Nussige der Kürbiskerne ist echt eine tolle. Ja, weiters kann man die Kürbiskerne zum Beispiel wunderbar für ein Pesto verwenden, aber auch aus dem fein geriebenen Pulver kann man das in Nudeln reinmischen, also im Nudelteig. Man kann es auch als Panade verwenden. Ja, und eine Verwendung gibt es noch, die sagt man den Kürbiskernen nach. Und zwar wird es auch gerne mal als steirisches Viagra bezeichnet. Denn angeblich, so behaupten die Legenden, soll die Potenz durch die Kürbiskerne gefördert werden. Tja, ob das stimmt oder nicht, das darf jeder von euch selbst herausfinden. Und natürlich, eines ist ganz berühmt von den Kürbiskernen, das steirische Kürbiskernöl. Ich muss zugeben, früher war Kürbiskernöl nicht sonderlich mein Fall. Erstens hat mir von der Farbe nicht zugesagt und der Geschmack war damals irgendwie auch nicht so ganz meines. Denn der Geschmack ist wirklich sehr, sehr speziell. Man, jetzt klingt jetzt irgendwie schlimm, aber ist es eigentlich überhaupt nicht. Aber er ist anders als bei Ölen, wie wir es sonst kennen. Er geht irgendwie in eine nussige Richtung und die ist äußerst stark ausgeprägt. Also meines Erachtens, aus heutiger Sicht, ein tolles Öl. Ich verwende es echt liebend gerne. Ja, und verwenden, man kann es extrem vielseitig verwenden. Man kann es zum Beispiel mal klassisch wie bei vielen anderen Ölen für einen Salat verwenden. Kleiner Gourmet-Tipp von mir am Rande. Klassischer Kartoffelsalat mit einigen Tropfen Kürbiskernöl dazu ist echt ein Gedicht. Also ich liebe es, Kartoffelsalat mit ein bisschen Kürbiskernöl. Weiters kann man es zum Beispiel in Soßen verarbeiten. Oder was auch geht, man kann Eis, zum Beispiel Vanilleeis, mit ein bisschen Kürbiskernöl marinieren. Das ergibt einen total tollen Geschmack, aber man kann auch Aufstriche machen. Oder vielleicht in ein Rührei eine Eierspeise verarbeiten. Ja, oder noch etliche andere Sachen. Mein Kürbiskernöl ist etwas teuer. Klar, Qualität hat ihren Preis und vor allem, wenn man weiß, wie Kürbiskernöl gemacht wird, auf die klassische Art und Weise, dann versteht man es umso mehr, warum Kürbiskernöl mehr kostet. Und zunächst einmal müssen wir die Kürbisse klassisch ernten. Und danach werden sie geschlachtet. Wenn man einen Kürbis schlachtet, heißt es nichts anderes, als dass er geteilt wird. Man muss sich vorstellen, von ca. 50, 60 Jahren wurde das Ganze noch per Hand gemacht. Also sprich, geerntet per Hand, dann geschlachtet und dann musste man die Kerne auch noch herausholen. Heutzutage erledigen das zum Glück Maschinen. Denn ihr könnt euch vorstellen, so 50 Kilogramm schwere Kürbisse zu schleppen, zerlegen, das erfordert immens viel Kraft und war sehr, sehr schweißtreibend. Dementsprechend schlecht war das Ganze auch bezahlt. Ja, ich will gar nicht mehr darüber reden. Gehen wir lieber zurück zur heutigen Zeit. Wie gesagt, da machen das zum Glück schon Maschinen. Ja, danach, wenn die Kerne herausgeholt wurden, werden sie mal gereinigt. Im Anschluss werden sie zu Pulver vermahlen. Und das Mehl, das ich daraus gewinne, wird angefeuchtet und gesalzen. Das Salzen hat nämlich einen wesentlichen Vorteil oder bringt eines, das trennt mehr oder weniger das Öl vom Eiweiß. Das tut sich dann viel leichter beim Trennen. Im Anschluss nimmt man das Ganze her und das röstet man ganz, ganz vorsichtig. Das ist essentiell. Zu viel darf nicht sein, dann ist es verbrannt und dann kann man das Öl mehr oder weniger vergessen. Ja, wenn dieses Mehl fertig geröstet ist, wird das Ganze gepresst. Und das ist mehr oder weniger die traditionelle Art und Weise, wie man Kürbiskernöl gewinnt. Früher gab es eine Vielzahl von Kürbiskernmühlen. Heutzutage gibt es von diesen, unter Anführungszeichen, echten Mühlen nicht mehr allzu viele. Man schätzt die Zahl auf so circa 200. Gut, das mag jetzt noch viel klingen, aber im Vergleich zu dem, was es angeblich früher einmal war, ist es relativ gering. Dadurch, dass der Bedarf von Kürbiskernöl in den letzten Jahren immer mehr gestiegen ist, die Beliebtheit ist einfach sehr, sehr groß vor dem Produkt, war der Bedarf oder konnte der Bedarf von den Mühlen nicht mehr gedeckt werden. Und somit ist Kürbiskernöl teilweise zur Industrieware geworden. Die Qualität hat dadurch natürlich etwas gelitten. Wie bei vielen Produkten, die in einen industriellen Zweig übergegangen sind, hat aber wieder den Vorteil, unter Anführungszeichen, möchte ich nochmal hervorheben, dass es billiger geworden ist. Wenn man eine gute Qualität haben will, sollte man zum Händler seines Vertrauens gehen oder noch besser direkt zum Bauern. Denn da kann man sicher gehen, dass die Qualität stimmt. Man, natürlich gibt es auch hier wieder ein paar, wie soll man sagen, Gauner, die zum Beispiel gerne mal das Kürbiskernöl mit anderen geschmacksneutralen Ölen strecken, einem das aber zum gleichen Preis verkaufen. In der Regel gibt es diese Händler, Bauern, je nachdem, nicht so lang, weil das spricht sich herum. Ja, den Rest könnt ihr euch dann selbst vorstellen. Die alten Mühlen bieten übrigens noch eine echt nette Tradition an, die noch von früher her kommt. Und zwar kann man hier Kürbiskernöl per Tauschhandel erwerben. Und zwar, was wollen die von einem haben? Man bringt eine dementsprechend große Menge an Kernen und dafür erhält man gepresstes Öl. Man darf sich jetzt aber nicht vorstellen, dass ich mal in den Supermarkt gehen kann, da ein paar geröstete Kürbiskerne kaufe und das gegen einen Liter Kürbiskernöl umtausche. Nein, da sind die Preise natürlich etwas höher. Ich kenne es leider nicht. Wenn ihr mal zu einer Mühle kommt, könnt ihr gerne mal nachfragen. Vielleicht können euch die mehr darüber erzählen. Mit dem umfangreichen Wissen ausgestattet, würde ich vorschlagen, kommen wir zum Rezept der heutigen Sendung. Und da habe ich mir gedacht, könnten wir doch einen deftig gefüllten Kürbis machen. Für 2 Portionen benötigen wir einen Hokkaido-Kürbis. Von der Größe her würde ich persönlich empfehlen, 600 bis 700 Gramm schwer. Des Weiteren benötigen wir circa 150 Gramm faschiertes gemischt. Man kann natürlich auch reines Rinderfaschiertes nehmen. Empfehlen würde ich persönlich eher gemischtes und abraten würde ich generell von Schweinefaschierten. Des Weiteren benötigen wir eine Dose Paradeiser. Die verwende ich, weil zur jetzigen Zeit man kann zwar noch frische kaufen, aber in puncto Geschmack kann man die meiner Meinung nach vergessen. In den Herbst- und Wintermonaten setze ich persönlich immer auf Dosenparadeiser, da die einfach einen tollen Geschmack bieten. Und ja, wenn man Paradeiser verwendet, will man auch diesen speziellen Geschmack haben. Des Weiteren benötigen wir etwas Petersilie, ca. 30 Gramm Speck. Hier kann man jetzt den Speck nehmen, was man möchte, einen Jausenspeck, Bacon. Ja, also das ist dann dem persönlichen Geschmack überlassen. Des Weiteren benötigen wir einen halben Becher Creme Fraiche, so circa 70 Gramm Feta-Käse, Salz, Pfeffer und etwas Petersilie. Zunächst einmal müssen wir den Kürbis an der Oberseite aufschneiden, sprich, dass wir einen schönen Deckel haben. Und dann geht's ans Aushöhlen. Und hier würde ich mal empfehlen, am besten mit einem kleinen Messer ein Loch vorzuschneiden oder wenn ihr einen sogenannten Pelsierlöffel habt, mit dem mal etwas auszustechen und im Anschluss das Ganze dann mit einem klassischen Ess- bzw. Suppenlöffel auszuhöhlen. Mit dem tut man sich meines Erachtens einfach am leichtesten. Und da kratzen wir einfach das Innere heraus, bis wirklich alle Kerne restlos entfernt sind. So, und während wir das tun, können wir schon mal das Backrohr vorheizen. Und das so auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Haben wir dann unseren Kürbis ausgehöhlt, stellen wir ihn mal für so circa 15 Minuten ins Backrohr. Und während der Kürbis so im Backrohr verweilt, müssen wir natürlich nicht untätig sein. Zunächst wird einmal der Speck fein gewürfelt, danach wird eine Pfanne erhitzt, etwas Öl hineingegeben, dann kommt der Speck dazu, wird mal schön angeröstet, dann das Faschierte, das wir ebenfalls mitrösten. Während das so schön vor sich hinröstet, nehmen wir unsere Dosenparadeiser und würfeln die. Ja, die gewürfelten Paradeiserstücke inklusive dem Saft kommt zu unserem Faschierten dazu und darf mal vor sich hinköcheln. Und zwar lassen wir schön reduzieren. Danach geben wir Salz, Pfeffer und Petersilie, das überlasse ich dann eurem eigenen Geschmack wie viel hinzu und lassen das Ganze noch weiter köcheln. Wenn wir schon eine relativ sämige Soße haben, kommt der halbe Becher Creme Fraiche dazu, das wird dann schön eingerührt. Ja, und das Ganze lassen wir dann noch einmal einige Minuten köcheln, damit wir eine schön eingekochte Soße halten. Ja, die 15 Minuten sollten jetzt eigentlich bereits vorbei sein. Jetzt holen wir unseren Kürbis aus dem Ofen heraus. Achtung, der ist jetzt ziemlich warm. Danach nehmen wir die Fleischsoße und füllen das Ganze rein. Ja, und jetzt sollte nach oben ein bisschen Platz über sein. Und was machen wir da? Da geben wir unsere Fetawürfel rein. Jetzt kommt noch der Deckel drauf und dann kommt der Kürbis inklusive Deckel wieder zurück ins Backrohr. Und zwar nach wie vor bei 180 Grad Celsius. Ja, und dort darf ich jetzt für gute 30 Minuten verweilen. Und danach ist er fertig und kann auch schon serviert werden. Als Beilage zu diesem Gericht hat sich meines Erachtens wunderbar Dinkelreis geeignet. Das mag jetzt manchen vielleicht ein bisschen, das ist mir doch suspekt vorkommen, aber ich kann es euch echt empfehlen. Dinkelreis passt absolut super dazu. Ich habe ein deftiges, kräftiges Gerücht mit tollem Kürbis und da diese spezielle Beilage finde ich ein absolut perfektes Paar. Tja, ich hoffe, ich konnte euch heute wieder einiges über den tollen Kürbis erzählen. Vielleicht konnte ich auch manch einen Kürbis, unter Anführungszeichen Muffel, für dieses tolle Gemüse begeistern. Ich wünsche euch, wie immer, viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Weitere Details zur aktuellen Folge findet ihr unter tweezer.at. Für Fragen, Anregungen, Lob oder Beschwerden könnt ihr mich gerne über die Website kontaktieren oder über die sozialen Medien. Bei Twitter unter @tweezer.at, bei app.net unter @tweezer und auch über Facebook unter Tweezers Kulinarium.